Yeah, das ist die Zeit. Jetzt kommt Fuzzy Trap und Arcus mit dem neuen Song. Ich weiß. Yeah. Yeah. Fuzzy Trap und Arcus. Oh yeah. Ihr wisst, wer hier rappt, ihr habt mich schon mal gehört. Hallo, ich bin euer Gewissen, andere Rappers in dem Verse. Sie verstehen nur die Konkurrenz in meinen Texten, sie heben nur. Doch ich lass sie schwätzen, also denk lieber nach, bevor du wieder was sagst, bevor du wieder versagst. Heute ist nicht dein Tag. Freezy Trap und Arcus, wir sind seelenverwandt. Diese Texte sind ganz ohne Fehler brillant. Dass mich Leute hassen, bin ich eigentlich prima, weil diesen Neid muss man sich erstmal verdienen. Manchmal will ich ganze Szene auseinandernehmen. Ich will die ganze Welt aus den Angeln heben. Ich sage, was ich meine und ich lasse mich nicht lenken. Scheißegal, was andere Rapper von mir denken. Scheiß auf alle, die mich hassen, scheiß auf alle, die mich meiden. Arcus, ein Tobi, unbesiegbar, ich werde es auch beweisen. Ich weiß, wie wir klingen, ich beweis, dass ich gewinne. Mit dem Scheiß der verbringt und ich weiß, dass mir gelingt, dass ich Hip-Hop scheiße bin. Wenn du Rapper leise sind, Rapper ohne Sinn, dass wir wie Kaiser sind, ich weiß, wie der klingt. Ich beweis, dass ich gewinn, mit dem Scheiß der verbringt und ich weiß, dass mir gelingt, dass ich Hip-Hop scheiße bin. Wenn Rapper leise sind, Rapper ohne Sinn, dass wir wie Kaiser sind. Fuzzy Trap und Arcus, scheiß auf euch Idioten. Wir sind nicht gecastet, ihr könnt uns nicht voten. Bist du stolz über mich, bin der, der alles überfickt. Hab deinen Beat vernichtet, hab ich bei ihm drüber gemixt. Du weißt, ich bin unbesiegbar und das wird dir nie klar. Schau's an, jeder behandelt uns wie ein Star. Sei ehrlich, dein Weg ist beschwerlich, beschwer dich, nicht als wär dich, dich betteln werd ich nicht. Wem verdankst du deinen Style? Fuzzy Trap, vergiss das nicht. Ich bin ein harter Österreicher und ich piss auf dich. Selbst meine Mutter sagte, dass es dir an Härte fehlt. Dieser Beat hier ist so fresh, wie wenn die Erde bebt. Ich hab grad Zeit und da hab ich mal gedacht, ich mach ein paar Reime am Mike. Ich schreibe jetzt ein Feig, dass ich's auch drüber verliere, schon nach Bonn und wieder zurück. Wir machen Track und Track und nicht so denken, wir sind verrückt. Ich weiß, wie ich weiß, dass ich gewinne, mit dem Scheiß Zeit okay. Und ich weiß, dass mir gelingt, dass ich Hip Hop scheiße bin. Wenn du Rapper leise sind, Fuzzy Trap und Arcus, scheiß auf euch Idioten. Wir sind nicht gecastet, ihr könnt uns nicht voten. Sie sind stolz über mich, bin der, der alles überfickt. Hab deinen Beat vernichtet, hab ihn bei ihm drüber gemixt. Du weißt, ich bin unbesiegbar und das wird dir nie klar. Schau's an, jeder behandelt uns wie ein Star. Sei ehrlich, dein Weg ist beschwerlich, beschwer dich. Nicht als wär dich, dich betteln wär dich nicht. Wem verdankst du deinen Style? Fuzzy Trap, vergiss das nicht. Ich bin ein harter Österreicher und ich piss auf dich. Selbst meine Mutter sagte, dass es dir am Herzen geht. Dieser Beat hier ist so fresh, wie wenn die Erde geht.